Einen wunderschönen guten Tag, Freunde des feuchten Wischmops. Wir sind wieder zurück. Wer bist du denn? Ich fühle mich nicht ernst genommen. Es gefällt mir, wenn du so deine Stimme so ein bisschen tiefer machst und dann ist gut. Dankeschön, dankeschön. Ich war nicht drauf vorbereitet. Tut mir leid. Carla, es freut mich, dich hier zu sehen. Wir haben uns so lange nicht mehr gesprochen. Nee, seit jetzt fast anderthalb Jahren nicht, würde ich behaupten. Ja, irgendwie sowas. Also letzte Folge mit Dieter Orkan jedenfalls. Ist eine gute Folge. Her. War eine gute Folge. Wie jede. Naja, hier sind wir wieder. Es ist jetzt unsere Reunion, würde ich sagen. Oder unsere Reunion. Ja, Reunion. Okay, es geht, glaube ich, wieder genauso los wie vorher. Wir haben uns eigentlich nichts zu erzählen und erzählen uns trotzdem was. Aber passt ja. Bisher wurde es ja gehört. Ja, Grüße gehen raus an unsere beiden Stammhörer. Hallo, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Auch von mir liebe Grüße. Jonas? Ja? Sag mal, du hast doch bestimmt auch Notizen auf deinem Handy, oder? Ja. Willst du da vielleicht mal ein paar der interessanteren Notizen vorlesen? Als hätten wir vorher drüber gesprochen. Ich hatte auch diese Idee. Ich würde das auch wirklich wahnsinnig gerne hören. Okay, das schauen wir uns doch mal an. Soll ich oben oder unten anfangen? Unten sind die, die älter sind, ne? Ja. Ja, dann unten. Okay. Ich habe hier ein Passwort drin, aber ich weiß nicht mehr, wozu das Passwort gehört. Die mit dem Passwort, die würde ich gerne hören. Ah, doch. Das ist mein Passwort für das Wiener Citybike. Ja, das habe ich mir in einer Notiz gespeichert. Shame on me. Aber ehrlich gesagt, die haben, oder ich glaube, sie haben es inzwischen nicht mehr, aber damals, als ich das gemacht habe, da hatten die so eine Beschränkung für die Länge des Passworts, was halt irgendwie richtig doof ist. Da habe ich mich so drüber geärgert, ich habe denen sogar eine E-Mail geschrieben und dann meinten sie so, okay, die Antwort war eigentlich auch ganz schlau, so. Sie haben gesagt, man kann das Passwort nicht länger machen, weil sonst die Eingabe an den Terminals so lange dauert. Aber tja, naja, ich habe mich trotzdem geärgert, denn wir wissen ja, die Passwortsicherheit steigt sehr stark mit mehr Zeichen. Ich möchte mich jetzt nicht dazu herablassen, da tiefere mathematische Ausdrücke für zu finden, dafür müsste ich kurz nachdenken. Es ist nämlich bestimmt nicht so einfach, wie man denkt, aber naja, ihr wisst schon. RGB-Streifen im Nachttisch. Das hast du dir notiert. Habe ich mir notiert. Hatte ich aber noch nie. Magst du das erläutern? Ja, ich war mal sehr fasziniert davon, so LED-Streifen, weißt du, diese so Klebedinger. Wo du halt die Farben einstellen kannst und so, mir das irgendwo hinzukleben. Auf die Stirn zum Beispiel? Nee, mehr so an Möbel und sowas. Aber ist eigentlich auch so ein bisschen komisch. Aber naja, jedenfalls meine finale Idee für sowas, zumindest zu dem Zeitpunkt, wann war das? Ah, gerade mal ein Jahr her. Das war halt im Nachttisch, oder nee, im Nachtschrank eigentlich, ne? Aber der hat so eine Tür auch. Und dann da drin so einen LED-Streifen zu haben, der halt angeht, wenn man die Tür aufmacht. Also wie im Kühlschrank? Ja, so ein bisschen. Ich dachte, das wäre ziemlich cool, wenn das dann schon so blau leuchten würde oder so. Ziemlich cool. Ja. Oh, ich hab ein Rezept. Nee, gar nicht. Das ist eine Einkaufsliste. Ich habe ein Gedicht. Erzähl mal. Das habe ich mir notiert. Aber es ist sehr lang. Es ist ein sehr langes Gedicht. Soll ich es mal rezitieren? Bitte. Es heißt, glaube ich, der Zauberer Korinthe. Liebe ZuhörerInnen, an dieser Stelle würden Sie eigentlich einen Vortrag des Gedichts Der Zauberer Korinthe von James Krüss hören. Allerdings muss ich davon ausgehen, dass dieses Gedicht durchaus noch Urheberrechtsschutz genießt und deswegen kommt das jetzt hier nicht mit. Aber ihr könnt euch das ja einfach woanders durchlesen, anhören oder so. Und dann könnt ihr immer noch alles miterleben, was hier so passiert. Liebe Grüße. Sehr schön. Hast du das geschrieben? Das habe ich geschrieben, ja. Aber das habe ich unter meinem Pseudonym veröffentlicht. Welches denn? James Grüß. Noch nie gehört. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, Carla wäre dein Pseudonym. Nein. Ich habe auch diverse Pseudonyme zu verschiedenen Anlässen. Ah. Also eigentlich alle coolen Sachen, die du irgendwo findest. Das meiste sind Pseudonyme von mir. Okay. Aber der Name, unter dem ich dich kenne, ist eigentlich schon dein echter Name. Nee, das ist mein Pseudonym für dich. Oh. Das benutze ich auch eigentlich nur, wenn wir uns sprechen. Also ich weiß auch gar nicht, ob andere Leute das von mir überhaupt wissen, weil, ach so, wie du gemerkt hast, es gibt viele Pseudonyme von mir, die auch gar nicht so bekannt sind. Hast du noch ein paar Beispiele oder willst du das jetzt nicht? Nee, das sind ja Pseudonyme, weil die halt auch anonym sein sollen in so einem gewissen Maß. Mhm. Deshalb würde ich die jetzt ungern in so einem Podcast mit so einer Reichweite wie diesem hier teilen. Ja, ich verstehe das absolut. Ich meine, wenn du das hier sagst, dann kannst du dir das eigentlich auch sparen. Eben, dann kenne ich das auch gleich. In 2 Tagen im Weißen Haus so. Ja, eben. Na gut, also ich arbeite auch mit Pseudonymen. Ich bin auch cool. Mhm. Aber ich möchte darüber jetzt auch nicht mehr sagen. Ist okay. Da verurteilt dich keiner für. Das ist lieb. Ich verstehe das. Ich verurteile auch niemanden. Okay, ich fand das mit dem Notizenvorlesen jetzt nicht so spannend, muss ich sagen. Naja, aber es passt in den Content unseres Podcasts. Ja, das stimmt. Bisschen leger, aber auch leicht. Leicht und leger, so würde ich unseren Podcast beschreiben. Ja. Nicht so viel Inhalt, nicht so viel nachdenken, einfach mal berieseln lassen. Oder auch zum Einschlafen, kann ich mir das gut vorstellen. Ja, wobei das auch ein bisschen beleidigend ist, aber... Naja, aber es gibt auch den Mann, ich weiß nicht, wer er ist, auf jeden Fall ist er so 1,90 groß und er wiegt über 100 Kilo. Der hat eine sehr schöne Stimme und der macht einen Einschlafen-Podcast und da erzählt er zum Beispiel sowas. Also, wie groß er ist, wie viel er wiegt, dass er gerne abnehmen würde. Ich kenne den Mann nicht, aber ich kenne seine Maße. Sowas, weißt du? Der fühlt sich auch gelobt, dass man da seine Stimme so gerne mag, dass man mit der einschläft. Ja. Aber gut, wir versuchen hier ja auch ernsthafte Informationen zu vermitteln. Durchaus. Da wäre es mir eigentlich auch schon wichtig, dass man uns zuhört. Aber ich habe auch mal gehört, dass man Informationen verarbeitet, wenn man danach schläft. Ja, aber wenn du halt so einen Podcast zum Einschlafen hörst, dann kann das ja gut passieren, dass du halt beim Hören einschläfst und dann verpasst du vielleicht was und dann denkst du dir aber so, wo war ich denn jetzt, bevor ich eingeschlafen bin, und dann hörst du bestimmt vielleicht auch gar nicht mehr zu Ende so. Ja, das wäre natürlich blöd. Und ja. Ich habe auch, also ich habe das nur so gesagt, ich weiß eigentlich, weil ich da gerade was drüber gelesen habe in Psychologie, dass das gar nicht so ist mit dem Schlafen. Ah. Das war eine Lüge. Ja, wieso lügt man sowas? Ja, eigentlich muss man dafür nicht unbedingt schlafen, um sich Sachen dann besser zu merken. Es reicht auch, wenn man irgendwie eine andere Ruhepause macht. Mhm. Ja, okay. Aber nochmal an dieser Stelle, wir können auch Unwahrheiten erzählen in diesem Podcast. Bevor ihr die weitererzählt, prüft die lieber nach. Genau. Wir werden auch keine Quellen nennen. Darf ich ein kurzes Interview mit dir führen? Ja, gerne. Also Jonas, was ist denn dein Lieblingsding, das ein anderes Ding halten kann? Oh, da muss ich nachdenken. Ja, ich kann ja vielleicht mal damit anfangen, ein paar Dinge aufzuzählen, die andere Dinge halten können. Also was mir jetzt hier zum Beispiel direkt vor der Nase hängt, das wäre so ein Mikrofonständer. der könnte ein Mikro halten. Er hält jetzt auch gerade ein Mikro. Also das wäre schon mal so eine Sache. Ja, es gibt auch so Handyhalterungen, die halten Handys. Oh, zum Beispiel diese Kellen von Polizisten. Das sind ja auch Dinge, die andere Dinge halten können, ne? Weil die können Autos aufhalten. Ha. Oh, das war jetzt gemein. Okay, also ich führe jetzt ein kleines Interview mit dir. Mhm. Und die Regel ist, dass du immer innerhalb von 20 Sekunden geantwortet haben musst. Oh. Also, dein Lieblingsding, das etwas anderes halten kann. Zeit läuft. Wie lange habe ich noch? 10 Sekunden. Das stimmt nicht. Ich habe mehr. Nein. Okay. Ein Gitarrenhalter. Okay. Für die Wand. Danke. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten? Zehn. Neun. Acht. Sieben. 6, 5, 4. Ich glaube, solche Gefühle wie Dankbarkeit spüre ich nicht. Und immer wenn du das nicht schaffst, in der angegebenen Zeit auf eine Frage zu antworten, dann musst du dir einen LED-Streifen ins Gesicht kleben. Das hättest du vorher sagen müssen. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wäre das? Da kann ich eine ganz eindeutige Antwort drauf geben. Okay, und zwar die Zeit wird verkürzt auf 10 Sekunden. Oha. Brot. Brot. Brokkoli. Brokkoli. Brokkoli. Und wieso? Weil Brokkoli das allergeilste Gemüse auf der Welt ist. Gut. Und welchen Beruf hätten sich deine Eltern eher für dich gewünscht als Brokkoli? Ich glaube, meine Eltern hätten mich lieber als Möhre oder Kartoffel. Aber was hältst du von Möhren, dass du lieber Brokkoli wärst? Möhren sind an sich gut, auch mit den Vitaminen und so. Eigentlich spricht nichts gegen Möhren, aber Brokkoli ist irgendwie einfach von der Form her, von der Farbe her, grün ist meine Lieblingsfarbe. Von dem allen her ist das schon cooler. Und was war das schönste Kompliment, das dir jemand gemacht hat? Ich glaube, das Schönste war einmal, dass mir jemand gesagt hat, oh, deine Haare sind aber schön grün. Oh, das klingt wirklich süß. Obwohl, nein. Mir fällt gerade noch was ein. Wir waren mal in London und dann waren wir da so Musical-Karten kaufen und dann meinte der da so, hey, kommst du aus London? Und dann fand ich das gut. Oh, ich erinnere mich dran. Da ist Jonas kurz 10 Zentimeter größer geworden. Oh ja. Und wenn dein Leben verfilmt werden würde, welcher Schauspieler würde dich spielen? Oder Schauspielerin? Da muss ich eigentlich nur drüber nachdenken, wer so aussieht wie ich, ne? Und wer wäre das? Ja, wer wäre das? 10. Ich glaube, Till Schweiger. Jetzt, wo du es sagst. Durchaus Ähnlichkeit vorhanden. Und für was würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Wenn ich auf Klo muss. Dafür würdest du aufstehen? Ja. Und wofür würdest du nicht aufstehen? Für einen Snack. Nur manchmal, aber eher, wenn ich auf Klo muss. Ich zum Beispiel würde immer für einen Snack aufstehen. Aber wenn du Hunger hast, oder? Oder wie, also... Ja, wenn ich Hunger habe, dann esse ich gerne Snacks. Aber selbst wenn du schon so schläfst, quasi... Ja, dann bin ich manchmal noch so snackisch und dann... Hol ich mir gerne nochmal einen kleinen Snack. Aber bedenkst du dann auch, dass du, wenn du jetzt was isst, davon ja irgendwie dann nicht gut schläfst erstmal? Nee, das bedenke ich dann meistens erst im Nachhinein. Aber das wäre dann eigentlich nicht so klug. Bedenk das doch vielleicht vorher. Dann würdest du das vielleicht nicht tun. Kannst du mir das nächstes Mal vorher sagen, vielleicht? Ja, voll. Werde ich Danke. machen. Wer ist deine liebste Disney-Prinzessin? Oh, ich habe nicht so innige Beziehungen mit Disney-Prinzessinnen bisher. Aber, also, ich kenne. Wie heißt sie? Elsa. Die finde ich cool. Okay, und wieso? Weiß nicht, sie singt voll gut. Ich mag die Songs. Gut. Und ja, doch, ja. Und was hattest du heute zum Frühstück? Ein paar Stücke Baguette und auch anderes Brot. Und da hatte ich dann drauf veganes Mett und so ein Spinat-Lupinen-Aufstrich und veganen Käse. Ja. Das klingt sehr gesund. Ich glaube nicht, es war ja Baguette. Baguette ist nicht sehr gesund. Okay, danke für diese Aufklärung. Und wie würdest du jemandem die Farbe gelb beschreiben, der blind ist? Schon immer. Gelb, das ist quasi die Wärme, die du von der Sonne auf deiner Haut spürst, aber nicht ganz so warm. Mit ein bisschen Eis dabei. Respekt. Ich kann das richtig fühlen, wie das Gelb auf meiner Haut schmilzt. Und was ist deine Lieblings-Drei-Fragezeichen-Folge? Da kann ich jetzt spontan auch keine qualifizierte, ausgearbeitete Antwort drauf geben, aber Feuermond ist auf jeden Fall sehr weit oben dabei und ist zumindest das, was mir jetzt als erstes eingefallen ist. Und was sagt das über dich aus? Ich mag die Farben Rot und Orange und Gelb sehr gerne. Und spielen die eine größere Rolle in dem Hörspiel? Sie sind auf dem Cover. Und kennst du das Hörspiel auch näher als das Cover? Ich habe es komplett gehört. Wow, Respekt. Mehrmals. Zwei oder dreimal. Kann ich nur staunen. Und inwiefern bringst du die Farben Rot und Orange und Gelb in dein Leben ein? Ja, ich mag das auch ganz gerne, wenn die Sonne so ein bisschen warm ist. Auf der Haut mit ein bisschen Eis. Ja, aber auch ohne Eis. Also, weißt du, wenn du jetzt die pure Sonnenwärme hättest, das wäre dann vielleicht eher so ein sehr rotes Orange. Auch sehr schön. Grundsätzlich würde ich auch bei meiner Zimmerbeleuchtung darauf achten, dass sie nicht zu blau ist. Und zum Beispiel, wenn ich abends mir YouTube-Videos angucke, hat es sich durchaus als effektiv erwiesen, die App Red Moon zu benutzen, die zusätzlich zum normalen Blaufilter in meinem Mobiltelefon noch eine weitere rote Schicht über alles legt, sodass es richtig, richtig rot ist und auch noch ein Stück dunkler. Und dann kann ich sogar dabei einschlafen, beim YouTube-Videos gucken. Das klingt, als hättest du das Rot erfolgreich in dein Daily Life integriert. Ja. Aber trotzdem, meine Lieblingsfarbe ist und bleibt grün. Ja. Hattest du auch schon mal rote Haare oder nur grüne bis jetzt? Bisher hatte ich grüne, blaue und gelbe Haare. Klingt nett. Und wie komme ich als Interviewer bei dir an? Nun, die Fragen finde ich teilweise ein bisschen. Oh Mann. Ich armer Mensch, mir fallen nur englische Wörter ein. Intimidating. Ja, aber grundsätzlich sympathisch genug, würde ich sagen. Das ist das schönste Kompliment, das mir jemals jemand gemacht hat. Sehr gerne. Darf ich noch was fragen? Natürlich. Welche Bücher haben dich in deinem Leben am meisten beeinflusst, um jetzt dahin zu kommen, wo du heute stehst? Und ich meine, man muss sagen, du bist schon auch weit gekommen in deinem Leben. Du hast einiges erreicht. Gerade hast du mir dein Abiturzeugnis gezeigt und da muss ich wirklich sagen, Respekt, Daumen hoch. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und dann hast du ja auch noch einige andere Dinge erworben in deinem Leben. Zum Beispiel bist du der motivierteste Spieler in deinem Sportteam. Ja, wobei ich glaube nicht, dass mich dahin jetzt ein Buch gebracht hat. Das war mehr so, ich habe Zeit, aber naja. Ja, also nun, also aus meinem Studium durchaus Klaus Jänich, Lineare Algebra, sehr gutes Buch. Und wenn du nur ein Buch mit auf eine einsame Insel nehmen dürftest, als einzigen Gegenstand, welches Buch wäre das? Das wäre ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe. Ich muss mal kurz gucken. Vielleicht License to Cook? Nee, weil die Zutaten dazu, also das ist ein Kochbuch und die Zutaten würde man dann ja auf der Insel vielleicht gar nicht finden. Aber vielleicht schon, und wenn du sie dann hast, dann ärgerst du dich. Ja, aber ich glaube, dann könnte ich mir auch selber was ausdenken. Nee, ich glaube, ich würde hier komisch alles chemisch mitnehmen. Das habe ich nämlich noch nicht gelesen und ich glaube aber, dass es sehr, sehr interessant ist. Weißt du, welches Buch du noch nicht gelesen hast? Viele. Homo Faber. Korrekt. Aber ich habe schon ein paar Seiten am Anfang gelesen. Du hast schon mal die Titelseite auch gelesen? Nein, ich habe schon mehr gelesen. Also schon so 30 Seiten. Wow. Aber dann habe ich irgendwann aufgehört. Weiß ich auch nicht warum. Was meinst du, welche Eigenschaft fehlt dir, um ein Buch einmal ganz zu lesen? Ich glaube, mir fehlt nicht unbedingt eine Eigenschaft. Ich lasse mich höchstens zu leicht ablenken. Aber also fehlt dir die Eigenschaft, dich zu konzentrieren? Nee. Ich weiß nicht. Wenn ich ein Buch lese, dann kann ich es auch lesen. Aber Hast du ja nicht. Ja, weil ich das unterbrechen muss. Und warum musst du das unterbrechen? Weil Sachen passieren. Was für Sachen passieren dann? Zum Beispiel habe ich Hunger. Und das bringt dich dann schon davon ab, so ein Buch zu lesen, das du wirklich gerne lesen möchtest. Naja, dann höre ich in diesem Moment halt auf, das zu lesen. Entschuldige, wir müssen das Gespräch an diesem Punkt abbrechen. Du bist nicht geeignet für unser Unternehmen. Das sehe ich ziemlich schnell jetzt an dieser Frage. Da hast du wirklich nicht brillieren können. Und ja, so Leute wie dich, die können wir in unserem Unternehmen leider nicht gebrauchen. Na, das trifft sich ganz gut. Ich habe gerade hier, gerade reingekommen, Angebot für anderes Unternehmen. So. Okay, da muss ich nochmal kurz mit meinem Chef sprechen. Warten Sie einen Moment. 3, 2. Okay, Sie sind eingestellt. Oh, das freut mich. Welche überraschende Wendung. Aber wie gesagt, ich wäre jetzt hier schon. Rufen Sie mich nicht an, ich rufe Sie an. Wir erhöhen Ihr Gehalt. 50% mehr. Ich muss das mal kurz klären. Also bei dem anderen Unternehmen bekomme ich 20% mehr als das. Ja, dann gehen Sie doch zu dem anderen Unternehmen. Ich finde das sowieso ein bisschen dubios, dass Sie hier in Jogginghose auflaufen. Das ist eine Flexhose. Oh, was zeichnet eine Flexhose aus? Man kann damit flexen, dass man sie trägt. Na gut, wir zahlen Ihnen die 20% mehr. 21. Sonst lohnt sich das ja nicht. 20. Okay, aber Sie erhöhen mein Gehalt innerhalb der nächsten 4 Monate. 20 und Sie lesen ein Buch durch. 21 und ich lese ein Buch durch. 21 und das Buch ist Homo Faber. Alles klar. Deal. Deal. Ich würde jetzt in meine Hand spucken und dann dir die Hand geben, aber ist ja zurzeit leider nicht möglich. Nee, das sollten wir nicht machen. Leider, sonst hätte ich das sofort gemacht. Obwohl, wir könnten uns natürlich direkt danach die Hände waschen. Wir könnten uns auch direkt anspucken. Nee, das wäre ja nicht besonders klug. Da hast du recht. Da habe ich wirklich nicht nachgedacht. Gut, dass ich jetzt in diesem Unternehmen arbeite. Da kann ich dann auf solche Sachen hinweisen. Ja, da hast du auch eine gewisse Reichweite in diesem Unternehmen. Ja, wie groß ist die Reichweite? Groß. Ah, das klingt sehr groß. 20 Meter mindestens. Mhm. Und was tun Sie eigentlich hier so? In unserem Unternehmen? Ja, in Ihrem Unternehmen. Ja, also wenn ich das jetzt mal so darstellen dürfte, wir sind im Prinzip so eine Reselling Agency, würde ich das auch nennen. Und wir haben da diverse Trader, mit denen wir arbeiten. Und das funktioniert auch folgendermaßen, nämlich müssen Sie dann mit anderen traden, sagen wir im Fachjargon dazu. Und da kriegen Sie dann auch einen gewissen Cashflow für. wie wir das im also Unternehmen sie sprechen jetzt betiteln. Von Boni. Ja, gewisse Boni erhalten sie. Und ich meine, je mehr sie verkaufen, resellen auch, desto mehr Boni bekommen sie. Woher nehmen sie denn ihren Warenbestand? Ja, also unser Warenbestand, das erfahren sie dann, wenn sie aufgestiegen sind. Da weiß nur der innerste Kreis Bescheid und zu dem gehöre leider nicht mal ich. Deshalb kann ich Ihnen da gar nicht so viel drüber sagen. Ich kann nur sagen, wir haben wirklich große Warenbestände, auch in sehr großen Lagerhäusern. Und ja, so das floriert das Geschäft. Wäre es möglich, dass ich mir ein solches Warenhaus... Nein, entschuldige, da muss ich Sie direkt unterbrechen. Das ist leider nicht möglich. Dürfte ich dann doch nochmal freundlich darum bitten, dass ich mir das vielleicht einmal anschauen könnte? Das Warenhaus jetzt? Ja, das Lagerhaus. Haben Sie mich gerade nicht verstanden? Nein. Ich sagte nein. Ah, okay, das hatte ich jetzt gerade nicht mitbekommen. Wir verkaufen auch Hörgeräte. Wäre es vielleicht möglich, dass ich mir ein solches Hörgerät einmal anschauen könnte? Anschauen können Sie sich das jetzt nicht. Das wird Ihnen direkt mit so einer kleinen Pistole so hinters Ohr injiziert. Mhm. Das können Sie sich gar nicht anschauen. Aber ich kann mal kurz meinen Kollegen herbeirufen. Der wird das dann auch direkt bei Ihnen machen. Also alle unsere Mitarbeiter haben das. Ah ja. Ja, hätte ich jetzt auch Interesse dran. Würden Sie das denn vielleicht kurz mal machen? Ja. Das wäre verliebt. Freddy, kommst du mal eben? Ah, guten Tag. Hallo. Sie sind also Freddy. Werden Sie mir nun ein Hörgerät in mein Ohr schießen? Ja. Ich habe das schon aufgemacht. Keine. Ah, das freut mich. Da habe ich jetzt auch gar keine Sorge mehr. Kostet das was? Nein. Ah, wunderbar. Ja, dann legen Sie doch gleich mal los. Fertig. Das tut ja weh. Ja, also ich persönlich, ich habe so ein Gerät jetzt nicht, aber aus Berichten von meinen anderen Mitarbeitern weiß ich, dass das durchaus wehtun kann. Warum haben Sie mir das nicht gesagt? Ich wollte Sie nicht verschrecken. Aber nun haben Sie mich durchaus sehr verschreckt und jetzt tut es immer noch weh. Und das ist gleich vorbei. Das Blut. Das hört gleich auf. Nehmen Sie noch einen Schluck von dem Wasser, das ich Ihnen hingestellt habe. Wo ist mein Ohr? Ja, aber während Sie damit klarkommen, kann ich Ihnen noch kurz ein anderes Feature zeigen. Wie hieß Ihr Unternehmen noch gleich? Das dieses Hörgerät hat, und zwar haben wir hier einen großen Bildschirm. Und ja, da können wir nachverfolgen, wo jeder unserer Mitarbeiter sich zu jeder Zeit aufhält. Mhm. Weil in dem Hörgerät, das ist auch so ein kleiner Tracker mit eingebaut. Ah, sehr interessant. Ich hoffe, das ist in Ordnung für Sie, wenn wir immer wissen, wo Sie sind. Heißt es, dass... was jetzt da statt meinem Ohr ist, das trackt jetzt meine Location. Genau, und außerdem können wir dadurch direkt in Ihr Gehirn eine Botschaft übermitteln. Also, ah, sehr spannend. Das hört sich dann so an, als würde ich in Ihrem Kopf reden. Da beim ersten Mal sind Sie vielleicht ein bisschen erschreckt, aber das legt sich dann schnell. Ich höre Sie jetzt auch gerade. Genau. Kann das sein, dass das... Ja, genau. Ah, okay. Das ist eine Rückkopplung mit dem Mikrofon jetzt. Ah, verstehe. Spaßig. Ja, und alle anderen 2300 Mitarbeiter, die hören mich jetzt auch gerade. Hey, warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Ich meine, dann hätte ich es auch für 70% weniger gemacht, so. Oh, wirklich? Ja. Naja, Pech gehabt. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Hätten wir da mal früher drüber geredet. Ja. Aber da sind Sie wirklich nicht wie die meisten. Ich habe leider die Erfahrung machen müssen, dass viele das nicht gerade positiv bewerten, dass wir immer wissen, wo sie sind. Aber das ist doch die Zukunft. Das ist die Zukunft. Ich sehe das auch so. Das ist die Zukunft. Ey, ich glaube, ich bin im absolut richtigen Unternehmen gelandet. Sie sind die Zukunft. Dankeschön. Sie sind die Zukunft. Danke. Wie wirke ich auf Sie als Interviewerin? Sehr, sehr positiv. Danke. Ja, durchaus. Ich nehme schon sehr viel mit aus diesem Gespräch, auch wenn mein eines Ohr jetzt... Ich weiß auch nicht, aber... Haben Sie auch etwas über sich selbst gelernt? Nein. Ich habe Ihnen ein bisschen Brokkoli kommen lassen. Oh, das ist voll lieb. Er ist sehr hart. Er ist eigentlich eine Karotte. Ah. Ich probiere es nochmal. Die Karotte ist sehr hart. Wir verkaufen auch Augenimplantate. Sie haben in den Stift gebissen. Ja. Was würde so ein Augenimplantat machen? Da könnten Sie besser sehen. Handelt es sich dabei um eine Kontaktlinse? Nee, also Ihr Auge wird rausgeschnitten und dann setzen wir da ein neues ein. Morgen vielleicht. Aber Freddy? Wo ist jetzt diese... Magst du noch mal eben kommen? Ja. Ja, hier Jonas Hagel, der hätte gerne auch noch die Augenimplantate. Damit kennst du dich doch auch aus, oder? Hast du das schon mal gemacht? Ja, einmal. Könntest du ihm das eben machen? Ich meine, das ist ja auch kein großer Aufwand, Moment, oder? Moment. Ich würde sonst morgen noch mal wiederkommen. Na gut. Ja gut, Freddy, dann machst du es morgen. Kannst dich ja schon mal drauf vorbereiten. Ja. Dein Messer schärfen. Aber vorsichtig. Ja. Aber sie kennen sich ja aus. Sicher. Na wunderbar. Ja, ich habe da dann auch gar keine Bedenken. Sehen wir uns morgen? Ja. Wunderbar. Bis morgen. Bis morgen. Freut mich. Ich habe eine Nachricht bekommen. Das ist ja spannend. Mögen Sie die einmal vorlesen? Ja, gerne. Darf jeder mitmachen? Ich war ein süßes Kind. Echt? Tränenlach-Smiley, der sich rollt. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass du ein süßes Kind warst. Nee, ich war das auch nicht. Wer war denn ein süßes Kind? Wer ist denn das? Finja. Ah. Soll ich auch die letzten drei Nachrichten vorlesen, die ich bekommen habe? Gerne. Also die letzte, also die drittletzte war ein Kontakt, dann Top und ein Daumen nach oben und dann, ich esse jetzt noch kurz einen Happen. Mhm. Von wem hast du diese Nachrichten denn erhalten? Von Leuten. Interessant. Diese Leute. Oh, ich glaube, ich werde mein Handy mal kurz leise stellen, das ist ja hier nicht auszuhalten. Diese Leute, von denen Sie da sprechen, haben Sie schon lange mit denen Kontakt? Ganz unterschiedlich. Also das waren ja jetzt drei verschiedene Leute. Ach so. Genau, von welcher Person möchten Sie das denn wissen? Von der ersten, von der ich vorgelesen habe, die zweite oder die dritte? Welche wählen Sie denn? Wenn ich nur einen von denen wählen dürfte? Sie dürfen eine Frage stellen. Sie dürfen einer Person eine Frage stellen. Irgendeine Frage. Welcher Person möchten Sie eine Frage stellen? Der ersten Person. Okay. Stellen Sie der ersten Person eine Frage. Soll ich die jetzt schreiben? Nee, stellen Sie die einfach. Ich werde versuchen, sie dann zu beantworten. Okay. Ich wollte schon immer mal wissen, ob du jetzt die Controller gekauft hast für das Spiel, das wir mal zusammen spielen wollten. Ich erinnere mich nicht mehr an welches Spiel gemeint war. Wir wollten doch Nintendo 64 mal wieder zocken. Ah, ich erinnere mich. Die Controller habe ich vergessen. Aber mach ich sofort. Danke. Da freue ich mich aufs gemeinsame Zocken. Ich mich auch. Bis bald. Bis bald. Okay. So, diese Frage hätten wir jetzt geklärt. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich gut an, endlich mal Gewissheit zu haben. Und werden Sie jetzt den Rest des Abends noch darüber nachdenken? Ich denke, dass mir diese Frage durchaus noch im Kopf bleiben wird, ja. Ja? Okay. Das war jetzt die erste Person, ja? Mhm. Die zweite Person. Hat Ihnen Top und Daumen hoch geschickt? Korrekt. Okay. Was bedeutet das? Was löst das in Ihnen aus? Also, das löst wirklich widersprüchliche und viele Gefühle in mir aus. Kann es sein, dass der Daumen vielleicht auch nach oben zeigt, so wie Top? Das ist doch eigentlich vielleicht gar nicht so widersprüchlich. Stimmt. Eigentlich ist das wirklich sehr einstimmig, was dort geschickt wurde. Mhm. Allerdings war meine vorhergehende Antwort auf seine vorhergehende Frage dieser Person auch. Und dann hat die Person Top mit einem Daumen nach oben geantwortet. Und ich stelle mir jetzt so ein bisschen die Frage, was mir das sagen soll. Mhm. Und ich weiß auch nicht, auf was für einer Ebene wir uns bewegen. Also sind wir noch Bekannte oder sind wir schon Freunde oder sind wir gute Freunde? Ja. Ich weiß es einfach nicht. Verstehe. Ja, so einsilbige Antworten, das ist manchmal schwierig zu interpretieren. Aber das waren ja jetzt zwei. Top. Top und Daumen hoch. Ja gut, wenn du das als Silbe zählen möchtest. Mhm. Also ich würde es zumindest nicht als nichts zählen. Das ja. Heißt vielleicht eher so gut. Gut. Gut. Top, gut. Und wie würdest du unsere Beziehung einschätzen? Ich würde sagen, das ist schon so der, quasi so kurz vor Freundschaft. Kurz vor Freundschaft? Also top. Also ich würde mal so sagen, hätte ich jetzt diese Nachricht geschrieben, was ich nicht getan habe, mhm. hätte ich, glaube ich, noch ein Smiley dazu gesetzt, wenn wir befreundet wären. Okay. Da möchte ich jetzt direkt mal in unsere Nachrichten schauen, ob wir befreundet sind. Ob du da ein Smiley zugesetzt hast das letzte Mal. Also gelegentlich tue ich das auf jeden Fall. Nee, also hier sehe ich eigentlich überhaupt gar kein Smiley in deinen Nachrichten. Außer einmal ein Brokkoli. Hey, das zählt als Smiley. Oh, das ist ja hier ein Präzedenzfall. Da habe ich gefragt, sind wir wieder Freunde? Und ich habe dir Herzchen geschickt und du hast geantwortet mit einem Brokkoli. Mhm. Da frage ich mich jetzt, wie ich das zu interpretieren habe. Wahrscheinlich sind wir keine Freunde. Ja, wegen der drei Punkte dahinter. Das war schon so gemeint, von wegen, hör jetzt auf mit mir zu reden, es ist alles gesagt. Mhm. Ich sagte ja dann auch morgen vielleicht, wir reden nochmal. Ja, da hast du mir auch zu verstehen gegeben, jetzt gerade ist es dir zu viel, aber du hast mir trotzdem in Aussicht gestellt, wann es wieder besser wird und wann wir das klären können. Naja, ich meinte das, glaube ich, eher so, wir reden nochmal darüber, ob wir jemals wieder Freunde sein können. Können wir? Ja, haben wir ja jetzt schon geklärt irgendwie. Also können wir jemals wieder Freunde sein? Ja, ja. Ah, ja, ja. Puh, weil die Frage hat mir echt, also die schwirrte mir noch im Kopf rum. Echt? Ja, voll. Oh. Das also ist auch nur das, so drei Wochen her. Ich hatte das schon vergessen. Aber seit drei Wochen habe ich mich damit beschäftigt und du hast mich halt nicht nochmal drauf angesprochen. Deshalb war ich mir jetzt unsicher. Ja, so passiert das halt im Leben, ne? Missverständnisse über Missverständnisse. Aber Brezel fand ich gut. Ja. Brezeln sind auch solide. Kann man immer mal schicken. Hm? Wir wollten mal über Brot sprechen. Brot ist ein gutes Thema. Ja. Isst du gerne Brot? Haben wir schon mal über Brot gesprochen? Ist gut möglich, dass wir schon mal über Brot sprachen. Hm. Naja, aber ich habe jedenfalls was Neues angefangen. Ich habe jetzt meinen eigenen Sauerteig. Und wo baust du den an? In einem Glas. Er steht vor meiner Zimmertür. Das ist ja eine wahnsinnig gute Idee. Willst du ihn sehen? Später vielleicht. Okay. Willst du ihn riechen? Später vielleicht. Aber er riecht gut. Glaube ich dir. Später gerne. Na gut. Aber ja, ich habe angefangen mit dem Sauerteig Brote zu backen. Und das erste ist fast gar nicht aufgegangen, das zweite ein bisschen. Und jetzt wäre bald mein dritter Versuch dran. War voll langweilig, was wir so erzählen. Nö. Nein? Nö, da würde ich dir aber ganz eindeutig widersprechen. Okay. Ich erzähle das gerade sehr gerne. Weil ich langweile mich gerade schon, wenn ich dir zuhöre. Das habe ich überhört. Ich dachte, du hast jetzt ein gutes Hörimplantat. Das war doch nur ein Hörspiel. Ich dachte, du arbeitest jetzt wirklich für mich. Oh, ich habe noch nichts unterschrieben. Sicher? Nein.